wollte von Becher die geraubten jüdischen Vermögen zurückkriegen und er wollte Eichmann fangen. Das ist die Erklärung, die mir am meisten einleuchtet. Der Bericht eines Überlebenden, Geschäfte mit dem Teufel, die Tragödie des Judenretters Reschel Kastner. So heißt das Buch von Ladislaus Löb, den wir im Gespräch mit Jürgen König gehört haben. Erschienen ist das Buch im Böhlau Verlag. Kulturtipps. Vom zweitklassigen Cowboy-Darsteller in Hollywood zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Eine beachtliche Karriere. Arte zeigt heute Abend das Porträt über Ronald Reagan. Vielleicht galt er wegen seiner Schauspielkarriere als Cowboy. Vielleicht wegen seiner hemdsärmeligen Späße bei einer Mikrofonprobe im Radio. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Der Film zeigt einen arbeitswütigen, beharrlichen, schlauen und kampfbesessenen Präsidenten, der im Kalten Krieg als Hardliner galt. Mr. Gorbachev, open this gate. Tear down this wall. Ronald Reagan, Karriere eines Unterschätzten. Heute 20.15 Uhr auf Arte. Die Erde ist rund und doch scheint es gelegentlich so, als wäre sie irgendwo zu Ende. Roger Willemsen hat seine persönlichen Enden der Welt in einem Buch zusammengefasst. Heute Abend liest er daraus in Düsseldorf. Willemsen war auf seinen Reisen auf allen 5 Kontinenten unterwegs und fand das Ende der Welt. Am allerauffälligsten wurde es mir an einem Grenzfluss zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. Ich finde ein Flussbett, das versandet ist, das ist eine Landschaft, bei der ich dachte, du bist jetzt auf der Rückseite dieser Landschaft angekommen. Geh nach Hause. Aber auch im übertragenden Sinne schildert er das Ende der Welt. Ein Ende der Liebe und des Begehrens, der Verständigung. Die Enden der Welt. Die Lesung mit Roger Willemsen. Heute 20.15 Uhr in der Buchhandlung Meiersche Droste in Düsseldorf. Die nächsten Stationen sind Mannheim, Frankfurt am Main und Hannover. Das waren Kulturtipps, zusammengestellt von Nikolas Hansen. Vielleicht gehören wir ja heute weiterhin zu Ihren Begleitern an diesem Mittwochabend. Ab 23.05 Uhr liefern wir die Spätausgabe von Fazit mit aktuellen Theater-, Kino- und Ausstellungsrezensionen. Der Maler Walter Störer zum Beispiel, der wird in Duisburg präsentiert. George Clooney und Gérard Depardieu kommen in 9 Filmen auf die Leinwand. Und wir gehen zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin, um dort den spanischen Schriftsteller Juan Goytisolo zu hören. Bis später wünscht Britta Bürger einen schönen Abend. Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen. 2 deutsche Staaten. Diese Zeit ging vor 20 Jahren zu Ende. Die DDR brach zusammen und wurde Teil der Bundesrepublik. Das Experiment, das 1949 unter der Vormundschaft der sowjetischen Besatzungsmacht gestartet wurde, war gescheitert. Das andere, bessere Deutschland hatte die DDR verkörpern wollen. Symbolisch kam dies in der Hymne zum Ausdruck, die sich die DDR gab, noch bevor die Bundesrepublik ihre Hymne hatte. Doch der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit des zweiten deutschen Staates spiegelt sich schon in der Entstehungsgeschichte der Hymne. Dass die SED-Führung später sogar Schwierigkeiten mit der von ihr ausgewählten Hymne hatte, gehört zu den bezeichnenden Merkwürdigkeiten der DDR-Geschichte. Deutsche Hymnen, Teil 1. In den Zeitreisen hören Sie eine Sendung von Klaus-Stefan Rehfeld. Kampf um die Deutschlands. Gleichbedeutend mit dem Kampf um die Demokratisierung Deutschlands. Gegen die Illusion, dass eine Ausnutzung der Gegensätze zwischen Ost und West Deutschland zum Nutzen sein könnte. Alle Gegensätze werden auf unserem Rücken ausgetragen. Johannes R. Becher, 10. Januar 1950. 8 Monate nach der Gründung der BRD, 3 Monate nach der Gründung der DDR. Berlin-Ost. 7. November 1949. Deutsche Staatsoper. Die Solistenvereinigung des Berliner Rundfunks unter Leitung von Nationalpreisträger Helmut Koch wird die Hymne heute hier zum ersten Mal vortragen. Fast 4 Wochen ist es her, da kann Wilhelm Pieck in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober vor neuralgischen Schmerzen nicht schlafen. Er macht sich Gedanken über eine Hymne der Republik und schreibt dem Dichter Johannes R. Becher einen Brief. Der Refrain sollte die Einheit Deutschlands zum Inhalt haben, notiert Pieck darin, 3 Tage nach der Gründung der DDR, 1 Tag vor seiner Wahl zum ersten Staatspräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik. Einige Tage zuvor hatten Abgeordnete im Bonner Bundestag die Einführung aller 3 Strophen des Deutschlandliedes als Hymne der BRD gefordert. Den Gesang des Textes haben die Alliierten in Deutschland verboten. Die DDR geht einen neuen Weg. Es herrscht erwartungsvolles Schweigen in der ganzen Runde. Soeben gekommen, die letzten Minister noch von der Bühne herunter. Und da öffnet sich der Vorhang. Auf den Brief von Pieck reagiert Becher wie elektrisiert. Die Einheit Deutschlands ist sein Thema. Auferstehung aus dem Ruinenmeer, aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Eine Auferstehungsphilosophie, eine deutsche Erneuerungslehre, eine Aufbauideologie tun Not, um unser Volk aus dem tiefsten Grab seiner Geschichte herauszuführen. Zu einem solchen Anderswerden, zu solch einer Wandlung, zu solch einem Reformationswerk rufen wir auf. Ende Oktober 1949 trifft Becher, der Moskauer Emigrant, den Komponisten Hans Eisler, den USA-Emigranten, im Hotel Bristol in Warschau. Und Becher gab mir ein Gedicht und schlug mir vor, ob ich nicht dazu eine Melodie komponieren könnte. Er sagte mir, er hätte es auch anderen Komponisten gegeben. Nun, am Nachmittag fuhren wir dann beide zum Geburtshaus von Chopin. Ich hatte inzwischen eine Melodie gefunden und auf den alten Flügel Chopin spielte ich ihm die Nationalhymne vor. Er war sehr erstaunt, dass das so rasch ging und sagte, das müssen wir uns aber noch in Berlin überlegen. In Berlin geht alles sehr schnell. Am 4. November erstes Vorspiel der Komponisten Gerster und Eisler mit Chören beim Kulturbund. Am 5. erneutes Vorspiel, diesmal mit 2 Sängern und vor dem Politbüro der SED. Eisler setzt sich gegen Gerster durch. Gleich am Nachmittag stimmt der Ministerrat der Becher-Eisler-Fassung zu. Am 6. gehen Text und Partitur an den Chor des Berliner Rundfunks. Musiker und Sänger haben wenig Zeit. Schon am nächsten Tag soll die Uraufführung stattfinden. Den notwendigen offiziellen Rahmen gibt die Festveranstaltung zum 32. Jahrestag der Oktoberrevolution her. Das Publikum im Saal ist begeistert. Die Hymne wird 3-mal gespielt. Von Handzetteln singen die Anwesenden den Text mit. Dieser Beginn mit dem Auferstanden aus Ruinen, das entsprach ja der Grundstimmung in Deutschland damals, zu sagen, wir stehen vor dem Scherbenhaufen des Landes. Und es war ein tiefes Bewusstsein davon, dass es dieser Scherbenhaufen nicht fremd, sondern eigenverschuldet war. Lothar de Maizière, letzter Ministerpräsident der DDR. In dem Fortlauf des Programms tritt nun eine kurze Pause ein. Und diese Pause, verehrte Hörerinnen und Hörer, will ich dazu benutzen, Sie zu Hause an Ihren Lautsprechern mit dem Text der Hymne vertraut zu machen. Berlin Ost, 10. Oktober bis 7. November 1949. Der Text. Nur 2 Tage nach dem Brief von Pieck schickt Becher am 12. Oktober einen Textentwurf an den Komponisten Ottmar Gerster in Weimar. Der Titel ist unterstrichen. auferstanden. Die erste Strophe beginnt mit »Auferstanden aus Ruinen, Deutschland, unser Heimatland«. Becher ändert ständig den Text. Seine Sekretärin muss ihn alle paar Stunden umschreiben. Frieden, Einheit, Deutschland, eigener Weg, aus eigener Kraft sind die Koordinaten, suchen aber noch ihre Form. Im Hymnenentwurf an Gerster heißt es in der ersten Strophe da, »Deutschland, dir zum Allerbesten, wollen dienen wir vereint, hier im Osten, dort im Westen, dass die Sonne über Deutschland scheint.« Das heißt, da sanktioniert man beinahe mit der Hymne, dass es zwei Teile gibt. Und das sind sozusagen die Brüder, die miteinander streiten, wer das Beste für das Deutsche tut. Und in der nächsten Fassung sagt er, nein, Deutschland einig, Vaterland. Es gibt nicht zwei, nicht Ost und West. Mhm. Also das wird sozusagen eingeschrieben, eigentlich im Grunde die Hymne als ein Auftrag. Schrittweise nähert Becher sich dem prägnanten Deutschland einig, Vaterland. In einem anderen Entwurf, ebenfalls auferstanden überschrieben, steht in der vierten Zeile zunächst Deutschland, unser Vaterland. In der Entwurf zu einer Nationalhymne betitelten Fassung heißt es dann in der vierten Zeile Deutschland, du mein Vaterland. Später setzt Becher zwischen Deutschland und Vaterland einig ein. Offenbar in Warschau übergab Becher dem Komponisten Eisler den Entwurf, in dem Deutschland einig Vaterland steht. In der Hymnenfassung, die Eisler am 7. November zu Papier bringt, steht statt einig Vaterland plötzlich Deutschland heilig Vaterland. Ein Flüchtigkeitsfehler? Eine Laune Eislers? Eine Absprache zwischen Becher und Eisler? Für Becher und Eisler ist einiges heilig. Spannend ist eben bei Becher wirklich, wenn man schaut, was nicht drinsteht. Zum Beispiel nicht sowjetische Befreier, Sozialismus als Ziel, Völkerfreundschaft. Jens Fitje Dwars, Becher Biograf. Alles das steht nicht drin, sondern ausdrücklich eigentlich der eigenen Kraft vertrauend, also der eigene Weg, wenn wir so wollen, zum Sozialismus. Becher ist als Poet und Kulturpolitiker in die Auseinandersetzungen eingebunden. Die großen Säuberungen haben begonnen. Politische Winter und Frühlinge wechseln schnell ab. Aber es steht ja drin, unter eigenen Kraftvertrauen steigt ein Freigeschlecht empor. Also Freigeschlecht, eigene Kraft, das ist schon enorm. Das ist schon eigentlich ein ungeheuer Affront gegen die Hausmacht Sowjetunion, wenn man es richtig nennt. Becher hat auf andere Art so große Hoffnung. Am 16. Februar 1950 verfasst er im Tagebuch seine Antwort an diejenigen, denen die Nationalhymne nicht revolutionär genug ist. Wir haben nichts dagegen vermocht, dass Hitler an die Macht kam, dass Krieg geführt wurde. Nein, wir mussten uns von den Alliierten freien lassen. Und von einer siegreichen Revolution in ganz Deutschland kann man auch nicht sprechen. Aber eine revolutionäre Nationalhymne wollen wir haben. In einer revolutionären Musik mit 3 R wollen wir ausleben, was wir in der Praxis nicht erreicht haben. Revolutionäre Phrasen sollen uns über unsere geschichtliche Misere hinwegtäuschen. Und das ist genau der Gestus, ne? Johannes R. Becher. Deutschland einig Vater. Also dieser Glaube, Deutschland, deutsche Nation, Auferstehung und wenn man eine solche furchtbare Katastrophe erlitten hat, kann die nur einen Sinn haben, indem sie Auftrag ist, geradezu religiös, sich zu besinnen und umzukehren und wieder neu zu beginnen und anzufangen. Das ist sozusagen zeitlebens in ihm. Dem deutschen Kriegswahn ist die Aufteilung durch die Alliierten gefolgt. Die Teilung wird zur Spaltung. Erst die Gründung der BRD, dann die Gründung der DDR. Für ihn ist auch die DDR ein Provisorium. Und er weiß es. Also er ist jetzt zur Gründung der DDR gar nicht da in Berlin. Nicht? Er ist gerade in München. Süddeutschland ist überhaupt sein eigentlicher Bezugspunkt. Dort möchte er wieder leben, zumindest die Sommer verbringen in Bad Urach, wie er es in den 20er Jahren getan hat. Also diese Einheit Deutschland als Bajuwara ist für ihn völlig klar. Im Westen des Landes wird Becher als SED-Troubadour stigmatisiert. Eisler wird nicht gespielt, erhält faktisch Berufsverbot. Im Osten wird Becher als Poet und Kulturminister dann zwischen die Fronten geraten. Deutschland einig Vaterland. Der Teilstaat erhält den Auftrag, ein Ganzes zu werden. Kann man jetzt auch natürlich wieder parteikonform lesen und sagen, also der Osten soll in den Westen wandern, aber real dann 51 mit der Stalin-Note Becher sofort bereit und zu sagen, wir geben dieses Experiment auf, um natürlich das größere Experiment zu wagen und in diesem Gesamtdeutschland zu wirken. Und nur dort müssen wir beweisen, ob wir wirklich Kraft und ein Programm und Ideen haben, denn alles andere ist nur ein Beharren und ist nur eine Behauptung, die selber sich nicht tragen kann. Jens Fiedje-Dwars, Becher-Biograf. Wie sehr glaubte Becher an die Einheit? Bis zuletzt war für ihn undenkbar, ohne die deutsche Einheit überhaupt dieses sozialistische Experiment oder wie auch immer man es nennen will, dass es lebensfähig ist. Also als ein Separatum unmöglich. Als Becher die Hymne zu Papier bringt, da ist die Verfassung der DDR gerade ein paar Tage alt. In Artikel 1 heißt es, Deutschland ist eine unteilbarische Republik. Sie baut sich auf den deutschen Ländern auf. Es gibt nur eine Staatsangehörigkeit. Leipzig, 1. März 1974. Uraufführung im Kabarett der Pfeffermühle. Das ist der komplette Text, von dem unserer Hymne fehlt heute der Text. Rainer Otto, Autor dieser Zeilen. Der Titel des Programms, Vorwärts und nichts vergessen. Also das hieß, und überall wurden da Lieder gesungen, vom Morgen, der täglich neu uns erwächst. Heute leiden wir alle an hinkenden Zungen und unserer Hymne fehlt heute der Text. Das Buch mit dem Kabaretttext erscheint in 3 Auflagen. Das Programm der Pfeffermühle geht über 300 Mal über die Bühne. Über 300 Mal der Hinweis auf die hinkende Zunge. Das Publikum applaudiert. Naja, weil das so eine Wahrheit war, die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollte, sag ich mal. Es wurde ja auch nie offiziell gesagt, der Text darf nicht mehr gesungen werden oder ab heute spielen wir das nur noch ohne Text oder was. Es, von einem Tag auf den anderen gab es keinen Text mehr. Und ich muss auch nur heute sagen, der Text mit der ersten Strophe, Deutschland einig Vaterland. Diesen Gedanken der Einheit Deutschlands hat ja die DDR erst in den 60er Jahren letztendlich mit der 68er Verfassung, mit der neuen Verfassung aufgegeben. Bis dahin war das ja noch eine Art Verfassungsauftrag. Lothar de Maizière, letzter Ministerpräsident der DDR. Ja, also ich denke, dass es ab Ende der 60er Jahre ein Umdenken in Teilen der SED-Führung, die besonders mit dem Namen Erich Honecker jetzt verbunden ist, stattgefunden hat, dass man diese Vorstellung, die Einheit Deutschlands in absehbarer Zeit irgendwie zu erreichen, dass man die ad acta gelegt hat und sich ganz jetzt darauf konzentriert hatte, einen eigenen deutschen Staat aufzubauen und auch das nach innen besonders zu legitimieren. Dr. Heike Amos, Historikerin. Die BRD wird für die DDR zum kapitalistischen Ausland. Die Forderung nach Anerkennung bei gleichzeitiger Möglichkeit einer späteren Wiedervereinigung weicht der Forderung nach Anerkennung von Tatsachen. Aufnahme in die UNO, Ostverträge. Und ich denke, dass es Ende der 60er Jahre anfängt, dann 1971 mit dem Machtwechsel von Ulbricht zu Erich Honecker nochmal ganz deutlich wird. Und im Fall der Hymne, also auch in diesem Zusammenhang 69 bis 72, schleichend 74 bis 75. Es gehört dann auch die Verfassung, die Verfassungsänderung nochmal hinein, also 68, wo die Verfassung angenommen wird, wo nochmal gesagt wird, ein deutscher Staat. Und 1974 fällt das dann raus. Am 21. September 1971 streicht das SED-Politbüro das Wort Deutsch aus dem Namen des traditionsreichen Deutschlandsender. Der meldet sich ab 15. November als Stimme der DDR und ohne Hymnentext. Stimme der DDR. Es ist 4 Uhr. Nur der Auslandssender RBI, Radio Berlin International, sendet weiter den Hymnentext. Am 1. Januar 1987 entfällt dann auch die textlose Hymne im DDR-Rundfunk. Für 2 Jahre. Ich hab's nicht erlebt, dass irgendwo gesagt wurde, also ja, nicht mitsingen oder sowas. Ich hab's nicht erlebt. Also ich habe sämtliche Politbüro-Protokolle, Sekretariatsprotokolle, die Nachlässe Ulbricht, das, was vom Büro Honecker zugänglich ist, Albert Norden, der Ideologiechef gewesen ist, Kurt Hager, also alles, was so in den Umfeld Politbüro und politisch Verantwortlichen, habe ich kein, also nichts Schriftliches gefunden. Dr. Heike Amos, Historikerin. Ein förmlicher Beschluss der SED-Führung über das Nichtsingen des Hymnentextes ist bis heute nicht aufgetaucht. Gibt es wirklich keinen? Oder wurde die Absetzung des Hymnentextes von oberster Stelle direkt per Anweisung geregelt? Wenn ja, weshalb? Nur hätte man die Zeile ändern können, hätte es Riesendiskussionen gegeben. Man hätte einen neuen Text machen, soweit ich weiß, gab es den Gedanken, einen neuen Text machen zu lassen oder eine neue Hymne. Aber da wäre natürlich wieder die Diskussion losgegangen. Warum denn die alte nicht mehr? Also hat man es einfach gelassen. Ja, man hätte aufrufen können, dazu irgendwie Stellung zu nehmen. Aber man scheute die damit ausbrechende Diskussion. Ja, man wählte lieber den Weg, eben gar nichts zu sagen und es stillschweigend auszublenden. Am 13. Mai 1988 erhält der Westberliner Dietmar Püschel ein Antwortschreiben vom Staatsrat der DDR. 4 Zeilen, kein Aktenzeichenvermerk. Sehr geehrter Herr Püschel, auf Ihr an den Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik gerichtetes Schreiben vom 4. Mai teilen wir Ihnen mit, dass das von Ihnen unterbreitete Vorhaben nicht unsere Unterstützung und Zustimmung findet. Der Westberliner hatte Honecker eine Musterschallplatte mit einem Hymnenmix-Vorschlag geschickt. Den ersten 4 Zeilen der ersten Strophe der DDR-Hymne ließ er die ersten 4 Zeilen der dritten Strophe der BRD-Hymne folgen. Und statt Hymne setzte Püschel die Bezeichnung DDBR über den Text, Deutsche Demokratische Bundesrepublik. Berlin-Ost, 29. November 1989. Vorlage bei Ministerpräsident Modrow. Je älter man wurde, desto mehr hat man ja danach gefragt. Und es ist ja kein Zufall, dass eine meiner ersten Reaktionen 1989 in Verantwortung gekommen gewesen ist, den Antrag zu stellen, dass er wieder gesungen wird. Dietmar Keller ist den 11. Tag Kulturminister in der Modrow-Regierung. Eine Reaktion der anderen Minister in der Regierung Modrow auf die Vorlage bleibt aus. Nein, es erschien ja gar nicht in der Tagesordnung. Das heißt, die anderen Kollegen des Ministerrats wussten ja gar nicht, dass so eine Vorlage eingereicht worden ist. Die Vorlage liegt Modrow seit dem 29. November auf dem Tisch. Keine Reaktion. Fakt ist, dass ich mit dieser Vorlage in ein Wespennest gestochen habe. Zunächst mal hat sie 14 Tage im Büro bei Modrow gelegen. Als ich dann nachgefragt habe, wurde mir mitgeteilt, diese Vorlage kann im Ministerrat nicht behandelt werden, da der Ministerrat die Entscheidung getroffen hat, dass es keine Einflussnahme auf die Generalintendanz von Rundfunk und Fernsehen geben kann. Für Kulturminister Keller eine wunderbare diplomatische Antwort. Nein, mich hat auch nicht Hans Modrow informiert, mich hat Harry Möbis, sein Staatssekretär, im Amt des Ministerpräsidenten informiert, dass die Vorlage nicht behandelt wird. Reagierte Keller mit seiner Hymnentextvorlage auf Nachrichten aus Leipzig? Dort ist auf Schildern die 4. Zeile des ungesungenen Textes aufgetaucht. Ende November dann Sprechchöre. Das hat bei mir keine Rolle gespielt. Am 29. November 1989 trifft sich Keller mit Künstlern, die seit Jahren nicht mehr im Kulturministerium gewesen sind. Stefan Heim, Christa Wolf, Stefan Hermlin und andere prominente Intellektuelle. Und dort bin ich etwas in Zugzwang gekommen. Dort kam die Forderung Einreise von Biermann. Das stand bei mir noch nicht auf dem Programm. Das stand bei mir erst in 14 Tagen etwa auf dem Programm. Ich wollte erst eine Reihe anderer Sachen abarbeiten. Am 1. Dezember wird Biermann, der ausgebürgerte Liedermacher, mit Keller sprechen und eine internationale Pressekonferenz geben. Aber bevor ich den Biermann eingeladen habe, habe ich noch die Vorlage ausgearbeitet, weil ich nicht wollte, dass irgendeiner mir sagt, der Biermann hat ihn so bequatscht in dem Gespräch, dass er anschließend diese Vorlage einreicht. Es werde keine Entscheidung eines staatlichen Organs zur Hymne geben, hieß es aus dem Büro Modrow. Aber es gibt sie doch. Später. 4. Januar 1990. Im Protokoll der 8. Sitzung des Ministerrates ist unter Punkt 21 Staatshymne der DDR vermerkt: Berichterstatter, Minister für Kultur, Dietmar Keller. Die von Ministerpräsident Modrow geleitete Runde nimmt die Vorlage zur Kenntnis und beschließt, Rundfunk und Fernsehen sind zu informieren, dass zum Sendeschluss die Staatshymne der DDR wieder mit dem Text von Johannes R. Becher auszustrahlen ist. Termin sofort. Keller ist mit Amtsantritt klar, die Modrow-Regierung ist eine Übergangsregierung. Sie habe nichts weiter zu tun, als die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu schaffen. Und insofern war mir klar, wir müssen ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen wollte ich setzen, indem ich die Vorlage in den Ministerrat eingebracht habe. Am 8.1.1990 ist die Hymne im DDR-Rundfunk wieder mit Bechers Text zu hören. Berlin-Ost, 6. Juli 1990. Beginn der Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Dies war ein Teil des ersten Verhandlungs zum Einigungsvertrag, wo ich vorgeschlagen habe, dass wir dem Lied der Deutschen, also dem Heiden, die erste Strophe der DDR als zweite Strophe beifügen sollten. Lothar de Maizière, letzter Ministerpräsident der DDR. Das wurde natürlich abgelehnt, aber es war etwas anderes, was mich dazu bewogen hat, das zu sagen. Ich war der Meinung, wir müssen neben der juristischen Einheitlichkeit und der Währung und der Wirtschaft, wir müssen Dinge tun, symbolische Handlungen, die die Einheit befördern. Kohl war empört, als er davon hörte. Der Vorschlag einer neuen Nationalhymne hat bei den Verhandlungen keine Chance, wird vom Tisch gefegt. Naja, das Hauptargument hieß, Artikel 23 heißt Beitritt und nicht Neugründung eines Staates. Die DDR befindet sich in Auflösung. Die BRD ist stabil. Hymne West, Hymne Ost. Einigkeit und Recht und Freiheit, das geht auch. Text West auf Melodie Ost. Mir waren bestimmte Dinge, wie beispielsweise die Funktion von Berlin, viel, viel wichtiger. Und das war schon ein großer Kampf, in den Einigungsvertrag zu bekommen, dass es hieß, im Artikel 2, Berlin ist Hauptstadt Deutschlands und über den Sitz von Parlament und Regierung entscheidet das erste gesamtdeutsche Parlament nach Konstituierung der ostdeutschen Länder. Ministerpräsident de Maizière macht noch andere Vorschläge, die unter den Tisch fallen. Gut, aber das ist Geschichte. Aber ich glaube, dass dem Prozess es gut getan hätte, wenn wir symbolische Handlungen eingebaut hätten, die auch den Altbundesdeutschen klargemacht haben oder hätten, es gibt einen Neuanfang. Und zwar nicht nur für die Ostdeutschen, sondern für alle. Am Nachmittag des 23. August 1990 beantragte de Maizière eine Sondersitzung der Volkskammer. Einziger Tagesordnungspunkt, Bestimmung des Zeitpunkts der deutschen Einheit. Um 2.57 Uhr das Ergebnis der Abstimmung vor. Mehrheit für sofortigen Beitritt. Als die Nationalhymne der DDR zum letzten Mal in der Volkskammer erklang, so erinnert sich Lothar de Maizière, geschah es nicht organisiert. Das zu singen? Nö, sowas geschieht spontan. So wie die Bundestagsabgeordneten am 9. November, als die Mauer gefallen war, plötzlich nachts anfingen, die Deutschlandlied zu singen. Der Gesang in der Volkskammer hatte einen eigenen Anklang. Aber es war will nicht sagen, dass es ein ordentlicher Gesang war, aber es war eben die Mehrheit bei dem Gesang steuerte eben auf Deutschland eigentlich zwar daran zu. Nicht? Das war der Hintergrund. Also nicht mehr, nicht mehr der eigenen Kraft vertrauen. Die Hymne der DDR entstand in nur knapp 4 Wochen. Anders als in der BRD das Deutschlandlied, wurde die DDR-Hymne vom Parlament beschlossen. Dennoch erlangte sie nie Gesetzeskraft. Der Text der Hymne wurde nie verboten, aber offiziell fast 20 Jahre lang nicht gesungen. Die 4. Zeile der 1. Strophe wurde ein Ruf der Wende. Der meistzitierte Vers. Becher ist der meistzitierte deutsche Autor der Wende gewesen. Und das Schöne ist, dass Becher selbst ja ein Gedicht geschrieben hat. Er wünscht sich, als unbekanntes Lied ins Volk zu gehen. Namenloses Lied heißt dieses Gedicht. Das ist Wahnsinn. Schauen, ob es zufällig hier mit drin ist. Und das hat sich also erfüllt. Ne? Jens Fietjedwars, Becher-Biograf. Als namenloses Lied durchs Volk zu gehen. Johannes R. Becher, Dichter der Nationalhymne der DDR. Am 23. November 1995 erklang die DDR-Hymne zum letzten Mal bei einem offiziellen Anlass. Die Kapelle der Polizeiakademie von Porto Alegre spielte sie freudvoll dem Bundespräsidenten auf. Der besuchte gerade die südbrasilianische Stadt und ertrug es gelassen. Die Geschichte der DDR-Hymne. In den Zeitreisen hörten Sie eine Sendung von Klaus-Stefan Rehfeld. Sprecher Joachim Kerzel. Ton Hermann Leppich. Regie Rita Höhne. Die Redaktion hatte Winfried Sträter. Sie können die Sendung auch nachlesen auf unserer Homepage von Deutschland Radio Kultur, die da lautet www.dradio.de unter dem Portal Zeitreisen. In einer Woche eine Sendung über das Deutschlandlied und seine Geschichte. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Tübingen auf 99,4. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat sich bei der geplanten Reform der Bundeswehr für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit ausgesprochen. In der Haushaltsdebatte des Bundestages sagte Guttenberg, er glaube, dass alle im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Linken in dieser Frage eng beieinander lägen. Eine Kooperation zwischen Koalition und Opposition wäre ein Rückhalt, den die Truppe verdient hätte. Zudem hält es Guttenberg nach eigenen Worten nicht für akzeptabel, dass er von 252.000 Soldaten bisher nur bis zu 7.000 gleichzeitig in einen Einsatz schicken kann. Daraus resultiert seine Empfehlung, die Wehrpflicht zur Disposition zu stellen. Es sei nicht mehr möglich, die Wehrpflicht sicherheitspolitisch zu begründen. Die Hamburger Bürgerschaft hat einstimmig ein neues Schulgesetz beschlossen. Die Änderung war notwendig geworden, nachdem die Einführung der 6-jährigen Primarschule durch den bindenden Volksentscheid am 18. Juli gescheitert war. Das Änderungsgesetz enthält eine Übergangsbestimmung, die es ermöglicht, viele der nun nicht mehr notwendigen Fusionen zu stoppen. Ferner können Langformschulen zusammenbleiben. Eine weitere Übergangsregelung gewährleistet eine Sicherheit für den derzeitigen 5. Jahrgang in den auslaufenden sogenannten Starterschulen. Die betroffenen Schüler können ihren Bildungsgang bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6 an diesen Schulen fortsetzen. Der Streit zwischen Frankreich und der EU-Kommission um die Gruppenabschiebungen von Roma spitzt sich zu. Staatspräsident Sarkozy reagierte auf die Kritik von EU-Justizkommissarin Reding mit der Bemerkung, die Luxemburgerin solle die Roma doch in ihrem eigenen Heimatland aufnehmen. Sarkozy verwahrte sich gegen den Ton der Justizkommissarin und bezeichnete die Kritik der EU als skandalös. Justizkommissarin Reding hatte in Paris mit einem EU-Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Freizügigkeitsregelungen gedroht. Dabei nannte sie das französische Vorgehen gegen die Roma eine Schande und verglich es mit der Nazizeit. Frankreichs Premierminister Fillon will sich noch am Abend in Brüssel zu dem Streit äußern. Das Wetter. Am Abend im Südosten und im Norden Regen, sonst trocken. In der Nacht im Norden und südlich der Donau regnerisch, sonst keine Niederschläge, Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Morgen wechselhaft, vor allem im Norden Schauer, Höchstwerte 14 bis knapp 20 Grad. Am Freitag regnerisch tagsüber 13 bis 19 Grad. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur in Konzert. Mit Christian Graf. Guten